Before 9 a.m. Eastern Time, with word that a plane had crashed into one tower of New York's World Trade Center, it could have been an accident until this. Es läuft hier vieles auf den falschen Wegen. Der Tenor ist jeder gegen jeden. Zukunft ist düster, das ist lang schon klar. Geschichte schreibt Sieger, das ist da auch leider wahr. Ist das recht jetzt, auf andere Meinungen zu schimpfen? Wir kriegen seinen Feind mit allen Mitteln zum Kämpfen. Wer kann schon sagen, was man später von uns sagt? Wer die Folgen letztlich feiert und sich darüber beklagt? Ein Flugzeug für dich ist schon lange bestellt. Veränder die Welt, veränder die Welt, veränder die Welt, veränder die Welt. Veränder die Welt! Täglich sterben Kinder, keiner stört sich dran. Doch es reicht nach schon weniger, es reicht in 19 Mann. Also fang doch auf, endlich damit an. Nimm das Schicksal der Welt in deiner Hand, denn ein Flugzeug für dich ist schon lange bestellt. Veränder die Welt, veränder die Welt, veränder die Welt, veränder die Welt, veränder die Welt, veränder die Welt, veränder die Welt, veränder die Welt, veränder die Welt, veränder die Welt. Ein Flugzeug für dich ist schon lange bestellt. Ein Flugzeug für dich ist schon lange bestellt. Ein Flugzeug für dich ist schon lange bestellt. Veränder die Welt, veränder die Welt, veränder die Welt. The skyline of Manhattan has changed forever. New York's twin towers are gone.